Questcast Dungeons & Dragons. Keine Zeit für Kuchen. Auf jeden Fall landet dann Abraxas relativ schnell wieder auf Nyx Schulter und fängt an, sie in so eine Richtung zu lotsen, indem sie wieder an der Kapuze zupft. Ich hab die Ratte doch. Ich hab doch deinen Freund, sagt Nyx, und zeigt sie auf ihre Tasche und für den Fall und guckt einfach nur währenddessen, ob irgendwer zu ihr guckt. Also Tiere lesen ist nicht so ihr Ding, wie ihr mitbekommen habt. Fliegt so ein Stück vor, kommt wieder zurück, zupft an deinem Mantel, fliegt wieder ein Stück Richtung Taverne, kommt wieder zu dir, zupft wieder. Okay, das ist so wenig subtil, das kriegt sogar nichts gebacken. Brauchen wir auch nicht würfeln. Also das versteht sie dann schon und bewegt sich quasi weg und überlegt noch kurz, ob sie noch irgendwas zum Thema Feuer oder Rauch sagen soll, aber denkt, das wird schon brennen. Das erübrigt sich auch so langsam, weil inzwischen steigt schon ordentlich Rauch auf und du, wo du sich so in Bewegung setzt, hörst du auch schon die erste helle Stimme. Feuer! Das sind Feuer! Wir haben Feuer im Lager! Ja, das ist dann der richtige Zeitpunkt für Nyx, um einfach sich zu entfernen von diesem Feuer, weil sie gehört nicht zur Samhold der Freiwilligen Feuerwehr. Da hat sie also nichts zu suchen. Das heißt, während die Leute abgelenkt sind, sie ist schon geübt darin, sich dann quasi unauffällig wegzubewegen, vor allem wenn Leute abgelenkt sind. Und geht mitsamt sehr viel Verwirrung und einer Ratte mehr im Gepäck Richtung Taverne. Muss ich würfeln, wie auffällig das ist? Da ist ein Feuer, Leute sind vielleicht abgelenkt. Nee. Das ist ja auch, du bist ja nicht auch ein Wanted Criminal oder sonst irgendwie was und da bricht ein Feuer aus und die Aufmerksamkeit und so weiter. Das ist nicht, ehrlich nicht der Rede wert. Es ist vielleicht, du rennst vielleicht eine andere Richtung, ja, okay, aber dann auch von der Gefahr weg. Also ja, ey, nee. Ja, und die Szenerie dreht sich halt wirklich so ein bisschen. Die Leute, die vorne bei Ethereum vielleicht ein Gespräch angefangen haben, drehen sich plötzlich um, hören das Rufen, sehen dann vielleicht auch schon die ersten Rauchschwaden. Unmittelbar, also das zählt, wenn man näher dran stehen würde, würde man auch sehen, es fängt wirklich schon so an, irgendwie die Leinen, die Außenwände irgendwie anfangen an zu brennen. Und es gibt auch einen kleinen, kurzen Knall irgendwie innerhalb dieses Zeltes, weil da vielleicht auch Dinge drin sind, die vielleicht nicht brennen sollten. Naja, habe ich das jetzt richtig verstanden? Alle setzen sich jetzt in Bewegung zu der Taverne? Moment. Alle? Nee. Eras? Naja, doch, aus unserer, also quasi die beiden Leute, die noch in Menschengestalt sind, haben jeweils ein Tier im Gepäck. Mindestens. Okay. Mindestens. Also Nyx also zwei theoretisch und ja, die kranke Katze wird von Eras getragen und Nyx hat die hat eine Ratte dabei, die sie nicht kennt. Ich muss schon sehr bitten. Ich finde das voll legit. Also ich meine, das glaubt ja mit Sicherheit auch jeder. Jeder, der eine Katze hat, weiß, oha, wenn die Katze anfängt, der Countdown ist nicht lang. Nee. Aber vor allem, als würde es, also der Gedankengang einfach, ja, wir sind hier auf einem offenen Platz mitten auf der Straße, wenn ihr eine Katze hinkotzt, das ist schon ein Problem. So, das ist da nicht einfach zu sagen, ja, okay, die Katze kotzt halt dann dahin, das muss schon irgendwer wegmachen. Sauber bleiben. Es ist eine zaubernde Katze, wer weiß, was passiert, wenn die kotzt. Oh ja. Hat Eras das auch noch gerufen, so die Zauberkatze kotzt Feuer oder so? Das ist implizit. Ja, so, okay, so komplett random Fact. Helly ist ja, die Katze kotzt, ich muss gehen. Okay. Aber also ich meine, er hat sich ja vorher schon gefragt, was das für ein Dorf ist. Ich glaube, die Frage wird sich jetzt nicht beantwortet haben. Aber die Frage in deine Richtung, Henrik, von was ist er mehr abgelenkt? Von die Katze kotzt und dieser Elf, der die Katze wegträgt, oder von dem Feuer? Also es oder ist... Ich finde auch so schön, dass Eras das noch angekündigt hat, der doch einfach die Katze nehmen können und abhauen können, aber nein. Die Katze kotzt, wir sind raus. Das hat wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit nochmal erregt, als wäre einfach gegangen mit der Katze. Aber okay, das ist ja sehr wichtig. Dann hätte ich alle Leute gut darin, sich Ausreden einfallen zu lassen. Es war auch, denke ich mal, am ehesten so, dass Ethereum das mehr oder weniger so mit einem halb gedrehten Kopf überhaupt nur so wahrgenommen hat. Und dann auch schon der erste gerufen hat, Hilfe, Feuer. Also die ganze Szenerie, wo ihr euch jetzt gerade eben mehr in Richtung Taverne bewegt, wird ein chaotisches Gewusel, dass die Leute erstmal irgendwie versuchen, Wasser ranzukarren. Wo man ja auch hinter, sagen wir das so ein bisschen verorten, hinter das, ich muss mal das Feuergeräusch vielleicht ein bisschen leiser machen, vielleicht hinter, eigentlich lauter, Henrik, oder, weil ja, es brennt. Ja, irgendwann hört er mich nicht mehr. Also die müssen halt irgendwie zum Fluss laufen oder irgendwie was holen und die Leute wuseln alle wild durcheinander und so. Es gibt so ein kleines Chaos. Unmittelbar, es wird wahrscheinlich, so wie du das schon richtig eingeschätzt hast, glücklicherweise, vielleicht 2 Zelte niederreißen. Aber wie gesagt, das eine fängt schon seltsam an zu Peng und Puff zu machen. Also, aber naja, die 2 Zelte. Ethereum, der bleibt da halt so noch. Aber der wird sich wahrscheinlich dann auch denken, so, okay, ich bin 2 Minuten hier, es fängt, die Katze kotzt, es fängt an zu brennen. Okay. Frage beantwortet von Ende der Katastrophen auf einem Level. Ich finde aber auch, dass Eras das gerade sehr in Character gelöst hat mit seiner panischen Verabschiedung und dem Hervorheben der Katze und so. Das war alles schon sehr on point. Ich finde es aber auch ganz grandios. Also da brennt was, alle rennen los und holen Wasser irgendwie aus dem Fluss oder so oder Brunnen oder was auch immer, weil da muss was gelöscht werden und er klemmt sich die Katze unter Arm und sagt, die Katze kotzt, ich muss weg. Prioritäten. Ja. Ja, dann. Ich mach's jetzt mal aus dem die Soundkulisse gerade nochmal aus. Ihr trefft dann mit einem kurzen Zeitversatz auch bei unserer Taverne wieder aufeinander. Und hinter euch fängt es weiter an zu rauchen und Stimmgewirr. Ah ja, Stimmgewirr, das kann ich. Nee, das ist ein bisschen zu weit weg, aber. Das klingt auch sehr entspannt. Nee, ich brauche eigentlich. Ich suche nochmal, mach du mal. Ich suche mal währenddessen aufgeregte Leute Soundset. Also Nix würde einfach so durch diese Tür durchrennen und quasi so hinter sich zumachen. Und die Frage ist halt, sind Eras mit Katze in der Hand? Quasi steht ihr da schon drin oder? Da wir ja alle wissen, was für ein Athlet Eras ist, kommt er tatsächlich nach dir erst in die Taverne. Und, das heißt, du schubst den Kopf so von dieser Tür weg? Basically bist du an uns vorbeigerannt, also... Und er hat halt Azrael so unterm Arm. Azrael lässt vielleicht auch so die Pfoten so hängen. Und Eras ist völlig außer Puste, also wirklich komplett out of shape. Er hat da einen Sprint hingelegt und trotzdem warst du schneller. Und er versucht irgendwie nur was zu, als er dich dann erblickt, was zu sagen. Und er keucht halt einfach nur und sagt: Wo ist sie? Da. Und das war's. Mehr kommt da nicht raus. Nix guckt ihn so an, guckt Azrael an, der so runterhängt und weiß halt gerade überhaupt nicht, was los ist. Und währenddessen, sie guckt einfach so runter und sagt, ich habe eine Ratte in der Tasche. In dem Moment springt Dahlia aus der Tasche auf Eras Füße und rennt einmal hektisch um seine, so ein bisschen um seine Stiefel und klopft einmal so mit der Pfote so drauf und guckt nach oben und blinzelt so ein paar Mal, so ein bisschen auffällig länger, so wie Katzen das schon mal machen, wenn sie so Kontakt aufnehmen, so ne, dieses Blinzeln. Derweil zippt Azrael eine Kralle und piekst dich in die Hand, damit du mich endlich runterlässt. Es passiert zeitgleich. Diese Ratte kommt, Eras wird gepiekst und obwohl er völlig außer Puste ist, ich werde das jetzt nicht machen, aber ihr könnt euch einen sehr, sehr lauten Schrei von diesem Elfen, also wirklich höher, als man es erwarten würde, weil er offensichtlich ein Problem mit Nagetieren hat. Und er wirft praktisch fast Azrael quer durch den Raum und springt auf den nächstgelegenen Stuhl und ist weiterhin völlig außer Puste und starrt diese Ratte an. Nix hat nur so einen Sprung zurückgemacht und denkt einfach, das Problem ist, dass er halt die Ratte auch nicht kennt. Und sagt, nein, nein, die Ratte ist ein Freund von Azrael. Die Ratte also, ist das Dahlia. Problem. Verdammt nochmal, die Ratte ist Dahlia. Aber Dahlia ist doch eine Elfin. Man merkt, Nix hat einfach weiter absolut keine Ahnung, was passiert und versteht nicht, dass Shapeshifting eine Sache ist, die existiert. In dem Moment springt Eras von dem Hocker runter, hat sich sichtlich gefangen und läuft wirklich so ganz, ne, also man merkt, er unterdrückt gerade, dass er eigentlich viel mehr atmen müsste und sagt nur, schön, dass ihr es gefunden habt. Natürlich. Wollen wir uns setzen? Nix macht. Unterdessen geht sie einfach mal zur Tür und dreht den quasi greift so raus, ohne rauszugucken und dreht so das Schild geöffnet einfach um und dann macht er noch die Tür zu und verriegelt sie. Sicher ist sicher. Lässt du auch die Fensterläden auch zu, damit wir hier ungestört sind. Ja, das ist so der nächste Akt, nachdem nicht, dass dann noch irgendein Tier durchkommt. Henrik, sitzen gerade noch Leute in der Taverne? Weil wir waren ja basically alle außerhalb. Das heißt, da war ja niemand, der da irgendwen. Hätte ich aber weh. Nee, ist schon. Ihr seid da jetzt unter euch. Also es ist jetzt nicht, dass da drei Leute sitzen und sich so denken. Auch keine Waisenkinder oder so. Nein. Richtig, sind Waisenkinder. Wohnt Ramune über dem Laden oder wohnt Ramune momentan bei Summerhold im Haus? Die wurde ja so ein bisschen gepflegt. Genau. Gute Frage. Ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob wir es in der ersten Aufnahme vor Monaten gesagt haben, aber ich hätte jetzt einfach mal gesagt, dass sie bei euch ist, in einem der Hinterzimmer. Aber sie ist auch in der Vergangenheit auch mal, wo vielleicht Samuel mehr fliegen musste, wo ihr vielleicht nicht so viel Zeit hattet. Aber gerade eben, ja, ist sie in der Taverne. Okay. Aber sie würde ja sowieso gerade nicht so richtig was mitkriegen von dem, was... Ist ja eh das Problem nach wie vor, dass einige immer noch Paralysierte einfach rumliegen. Ja. Alles klar. Ja, okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein bisschen verwirrt bin von der Situation. Aber vielleicht könnten die Spitzohren unter uns einfach mal erklären, was jetzt hier Phase ist. Ich meine, guckt euch nix an. Die ist so verwirrt, die vergisst gleich, dass Kuchen gut schmeckt. Oh, haben wir also, ich gehe jetzt in die Küche und gucke, ob ich noch Kuchen finde und dann erklärt ihr uns, was Sache ist. Und dann stolziert der Kater mit einem wirklich, also so richtigen, so einem Lemuren-Schwanz quasi, in die Küche und brummelt und krummelt dabei die ganze Zeit in sich rein. Nix macht unterdessen, hat alle Fensterläden zugemacht und quasi geht sicher, dass halt niemand reinkommen kann und beäugt unterdessen den noch immer außer Atem scheinenden Eras und die Ratte, die ein Freund und gleichzeitig Dahlia ist. Da Dahlia ein bisschen sich erschrocken hat, ob der Reaktion Eras, damit hat sie nicht gerechnet, geht sie wieder zu Nix rüber und hofft, dass sie vielleicht hochnimmt und versucht wieder auf sich aufmerksam zu machen, indem sie so ein bisschen so ein paar Mal hintereinander auf den Schuh klopft und hochguckt. Also das versteht Nix zur Abwechslung und sie hält wieder so ihre Hände runter, so dass man so reingehen könnte. Dahlia hüpft sofort drauf. Okay, und dann hält sie quasi so hoch, guckt Eras oder so ein bisschen in seine Richtung, beschließt aber, vielleicht ist es sicherer, die Dahlia-Ratte woanders abzulegen und nicht direkt vielleicht bei Eras, sondern sie packt sie so auf einen... Sie überlegt kurz, ob sie sie auf einen Stuhl draufsetzen soll, entscheidet dann aber, okay, zu niedrig für die Ratte und macht sie quasi so auf den Tisch, aber in sicherer Distanz zu Eras. Eras setzt sich tatsächlich relativ schnell dazu, weil es sieht aus wie eine Ratte, es riecht wahrscheinlich wie eine Ratte, aber die Tatsache, dass es keine Ratte ist, scheint da irgendwie seine Phobie an der Stelle gar nicht mehr wirklich zu tangieren. Und er betrachtet halt die Dahlia-Ratte, das ist jetzt übrigens Kanon-Wort, Dahlia-Ratte. ist es möglich herauszufinden, oder anders gefragt, kann Eras spüren, ob es sich hierbei jetzt um eine Art Verwandlung oder eher um einen Zaubertrick handelt? Keine Kunde. Probe. Ist ja, glaube ich, ab Stufe 2, glaube ich, ist ja mit Tierverwandlung und so, ne? Also ist jetzt nicht so schwierig, würde ich jetzt mal so deuten. Was vor allen Dingen auch, dass Naturkunde, sagtest du? Arkane Kunde, Entschuldigung. Jetzt bei mir ist. Ah, okay. Also ich habe hier einen deutschen Bogen bei mir liegen. Aber es ist ja, glaube ich, Arcana, ja so ähnlich. Da haben wir eine U7. Und zwar, du wolltest schon darauf hin, ist ein einfacher F Schwierigkeitsgrad. Will mal, aber ich bezweifle, dass das dich dolle herausfordern wird. Es war eine 7. Es war eine 7. Also, aber trotzdem geschafft. Komisch. Nee, es war insgesamt eine 7. Ach, insgesamt eine 7, oh. Insgesamt eine 7, ja, obwohl ich auf Arcana eine plus 5 habe. Ich habe eine 2 gewürfelt. Okay. Das war richtig mies. Du schaust hier so. Das ist eine Ratte. Du schaust dir so diese Ratte an und dir fällt auf, dass diese Ratte eine ungewöhnliche Fellfarbe hat, aber sie verhält sich wie eine Ratte. Also, gerade eben jetzt verhält sie sich wie eine Ratte und du bist, also du könntest schwören, das ist einfach eine Ratte. Was natürlich jetzt doof wäre, wenn du doch Angst hast. Also, naja. Er geht auf jeden Fall in dem Moment, wo diese Erkenntnis sozusagen aufkommt, tatsächlich wieder ein paar Schritte zurück und fixiert die Ratte mit den Augen. Also ich er schaut sie halt an. And you looks at me. Ich glaube, wenn man Angst vor Ratten hat und eine Ratte sich so rattenatypisch verhält, dann verstärkt es doch einfach nur noch die Angst, oder? Gerade wenn die Ratte da einfach so fast schon menschlich zurückstarrt. Dazu kann ich sagen, also es gibt durchaus Ratten, die sind auch sehr menschenbezogen. Das gibt's auch, die sehr lieb sind und sich hochnehmen lassen und schmusen wollen und sowas. Das gibt's, aber das ist dann schon eher eine Haustierratte dann in dem Moment. Nicht eine, die einfach aus dem hohen Gras gesprungen kommt. Ja, aber also auch keine Ratte, die quasi so Zeichen gibt und einen einfach anstarrt, oder? Ja. Also das ist ja eher so das. Ich kenne das so von Arachnophobie, nicht bei mir, aber so bei Freunden, die dann halt, wenn die, gerade im Film und Fernsehen, wenn die Spinnen eine gewisse Größe erreichen, die dann sowieso nur noch durch CGI möglich ist oder so, oder sich dann halt auch sehr anthropomorph-menschlich verhalten, dass das tatsächlich dann so über den Abstraktionsgrad rüber hüpft und dann nicht mehr gruselig ist. Uncanny Valley und so quasi. Also nur ja, dass auch einfach die Phobie das nicht mehr als Quelle quasi annimmt. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Dalia versucht es weiterhin mit beschwichtigenden Augenblinzeln. Und das Scheppern kommt, schiebt eine kleine schwarze Katze einen Servierwagen aus der Küche hervor mit nimmt ja etwas matschig aussehenden Tablett mit Kuchenstücken und ihr wisst nicht und wollt vielleicht auch nicht wissen, wie es geschafft hat, die Katze einen Teller mit Kuchen zu decken, aber es sieht so aus, als hätte eine Katze einen Teller mit Kuchen gedeckt und schiebt das halt schiebt das rummelnd und brummelnd nach vorne. So, jetzt nimmt erstmal jeder einen Kuchen und wir beruhigen uns alle. Und dann schickt er per Message Dalia eine Nachricht. Und so, willst du nicht wieder zurückkommen? Das ist vielleicht praktischer. Es ist nicht sicher. Ich traue mich nicht. Okay, dann müssen wir das vielleicht, und das sage ich dann wieder laut. Wir müssen vielleicht Kommunikation über Message abbilden. Eras, ich glaube, Dalia fühlt sich noch nicht wieder wohl mit einer anderen Form. In dem Moment, wo du das sagst, kriegt Dalia auch von. Ach, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ach ja, dann kann ich sie nicht hören. Okay, das macht Sinn. Eras spricht das, was ich jetzt sage, zweimal. Einmal insgesamt, so in die Runde und dann auch nochmal über Message, damit er auch eine Antwort bekommen kann. Und zwar sagt er, seid ihr es? Seid ihr es wirklich? Und er schaut so ein bisschen, dieses wirklich ist mit so einem leicht angeekelten Unterton. tatsächlich, den er nicht so ganz verstecken kann an der Stelle. Wirklich? Entschuldigung? Und Dalia plustet sich in ihrer Rattenform so ein bisschen. Also wäre sie jetzt gerade in ihrer menschlichen Form, wird sie total empört, so die Hände so in die Taille stemmen. Kann sie natürlich nicht. Also plustert sie sich nur ein bisschen das Fell auf und versucht sich so ein bisschen größer zu machen. Und sie hat keine Mimik und gleichzeitig hat sie total viel Mimik und zeigt praktisch selbst als Ratte so boah, komplette Entrüstung. Ist das jetzt dein Ernst? Nix guckt sich so die Ratte an und nimmt aber ein Stück von, einfach eins von dem Kuchen, weil es ist Kuchen, ne? Dann machen wir jetzt keinen Unterschied. Also auch wenn Azrael das da drauf hat, na, sie nimmt so sich den Kuchen und guckt einfach so und sagt, ist da ja wirklich eine Ratte? Interessant. Und isst einfach so den Kuchen, den man wahrscheinlich sonst nicht hätte essen sollen, aber. Also, Kuchen, so schlimm sieht das auch nicht aus. Ja? Es ist nur ein bisschen. Also, so ein Pfotenabdruck drin. Ja, vielleicht. So im in der Glasur. Sie nimmt so ein paar Haare raus. Sieht es komisch an ihrem Tag. Sie nimmt einfach so ein paar Katzenhaare raus. Also ich bin natürlich kein Experte, so fängt das Rede an, für druidische Fähigkeiten. Aber es gibt Möglichkeiten in der Magie. Und ich denke, vielleicht hat Dalia da entsprechend Zugang zu, wer weiß, indem man seine Form ändern kann. So wie zustimmendes Piepen von Dalia. Ja. Und entsprechend, ja, das ist wirklich Dalia. Und nein, Dalia ist nicht eigentlich eine Ratte. Und nein, ich kann mich nicht in eine herbstliche Kürbiselfe verwandeln, nur weil ich eine Katze bin. Nix Mund geht so ein bisschen wieder zu, als hätte sie, wäre das genau die Frage gewesen, die sie hätte stellen wollen. Aber stattdessen piekt sie nur einmal kurz so die Ratte und fasst sie, als hätte sie nicht schon mehrmals hochgehoben. Aber es ist, geht dann wieder zurück und sagt, und dann stellt sie einfach so ein Stück Kuchen hin. Und für sie ist die Sache jetzt so ein bisschen gegessen. Also sie hat jetzt einfach noch ein Kuchenstück, breitet das so aus vor den Leuten, dass halt jeder so ein Stück Kuchen hat, setzt sich hin und isst jetzt einfach in Ruhe. Weil das ist jetzt halt die neue Situation und das ist nicht das Seltsamste, was ihm bis jetzt passiert. Das sei der Knochenkuh. Kann auch nicht mehr komischer werden. Er setzt sich auch mit einem, also der Typ ist halt wirklich, da ist nicht, also der ist halt relativ leicht und er lässt sich wirklich auf diese Bank fallen und es kracht halt ordentlich. Also es ist richtig so, er lässt einfach die Gravitation auf sich wirken, greift nach einem Stück Kuchen und das ist so ein bisschen so erster Avengers-Film, Post-Credit-Scene in diesem Shawarma-Laden. Er beißt einfach sehr, sehr müde in diesen Kuchen rein und isst ihn einfach, egal ob da Tatzen drauf sind und Haare, einfach rein gerade. Er braucht gerade irgendwie ein bisschen was für den Kreislauf an der Stelle. Ja, Azrael nimmt auch so ein bisschen was von so ein paar Krümel auf die Tatze, leckt sich dann die Krümel von der Tatze und ja, guckt dann Eras an und sagt so, was ist ein Herr Aetherion und warum ist er der Vater von Dalia? Info am Rande. Ja, Entschuldigung, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, selbst wenn Dalia gerade reden könnte, sie würde genauso schweigen, wie die Ratte schweigt. Was ist deine und warum ist er Dalias Vater? Und er schaut wirklich mit, also er beißt wahrscheinlich gerade in diesen Kuchen und dreht dann den Kopf in dem Moment, wo er reinbeißt und zieht so ein bisschen Schokolade vielleicht übers Gesicht, die er dann auch sofort wegwischt und sagt dann nur, Aetherion ist sozusagen das Oberhaupt eines, ja, sagen wir, großen Elfenclans. Und warum er der Vater ist, das müsst ihr Dalia oder ihre Mutter fragen und beißt wieder in den Kuchen. Ja, okay. Das ist jetzt sogar der Punkt, wo Nix so ein bisschen so, man sieht einfach nur, wie ihre behandschuhte Hand einfach so unter ihre Kapuze geht. Und man kann so denken, okay, wahrscheinlich massiert sie sich jetzt auch gerade einfach so. Einfach so die, das war sogar eine Antwort, die sogar ihr ein bisschen zu dumm war. Passiert jetzt auch so. Warum kennt ihr Herrn Aetherion und warum versteckt sich Dalia vor ihrem Vater, wenn das wirklich ihr Vater ist? Und Eras ist sichtlich genervt von der Frage. Gar nicht unbedingt von Azrael, sondern von wahrscheinlich, weil er diese Frage beantworten muss und jetzt nicht mit Ausflüchten wahrscheinlich wie davor irgendwie umherkommt. Ich kann es euch nicht sagen, was vorgefallen ist. Ich weiß nur, dass seit Monaten nach einer Elthyrion-Tochter gesucht wird. Und ja, dann sind sie ja aufgetaucht, haben nach ihr gefragt. Und als ich ihren Namen gehört habe, habe ich sie gewarnt. Und du hast aber schon, du erinnerst dich schon, dass du am Anfang dich sehr seltsam rund um Dalia verhalten hast. Und es wirkte, als würdest du sie sehr explizit suchen, Freund Eras. Gotcha! Und er beißt weiterhin Kuchen. Klartext. Das habe ich auch. Und dann habe ich sie gefunden. Und dann habe ich dieses Dorf gesehen und habe zurückgedacht, ja, sie hier rausreißen erschien mir falsch. Und als es dann soweit war, dass sie hätte rausgerissen werden können, habe ich wahrscheinlich das richtig Falsche gemacht. Und das lässt er einfach so stehen. Das reicht Azrael tatsächlich auch. Und dann dreht er sich zu Dalia um und fragt sie via Message: Hast du wen umgebracht oder willst du aber nur frei sein? Und Nix, die das zwar nicht gehört hat, guckt einfach so die Ratte an. Hat Dalia jemanden getötet? Ich habe absolut niemandem etwas getan. Ich habe niemand ein Haar gekrümmt. Das beantwortet meine Frage nicht ganz. Entweder oder Frage? Ich bin nicht. Oder so. Wie weit ist die Taverne weg gerade von dem ganzen Trubel? Also sozusagen, der Trubel ist auf der Platzmitte des Dorfes und die Taverne ist ja relativ nah, oder? Ja, ich muss wirklich mal die Karte mit mehr Details versehen, damit wir das ein bisschen besser irgendwie einordnen können. Aber es ist schon, wenn ihr in die Mitte guckt, wo so ein bisschen Platz frei ist auch so, also so zwischen diesen... Man sieht ja so ein Dreieck aus Straßen in der Mitte. Diese zwei kleinen Straßen und eine so eine dicke Straße. Und in der Mitte sind ja so ein paar Bäume und da ist ja so ein bisschen was frei. Da ist ja jetzt quasi der Krater und diese Zeltstadt. Und wenn man oben rechts davon so ein bisschen schaut, da ist so ein längliches braunes Haus. Also es ist schon, man könnte schon rüber gucken. Das wird mehr nur verdeckt von der Zeltstadt. Also ist nicht so weit weg. Das Feuer könnte jetzt nicht einfach überspringen, aber ja. Okay, es ist nicht so weit, aber weit genug weg. Und es sind ja auch alle Vorhänge und so weiter zu. Richtig? Ja, hattet ihr ja so. Ja, Nix hat alles dicht gemacht und hat auch das Schild ja quasi umgedreht. Also theoretisch sind sie ungestört. Vielleicht fällt es irgendwie mit der Taverne auf. Also ich glaube, Dalia hat ja gesehen, was Nix getan hat. Und ich glaube, Azrael weiß es auch. Aber ich weiß halt nicht, ob Eras das alles also mitbekommen hat, dass Nix ein absolut kontrolliertes Feuer. Das stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt gerade mit einer Ratte hier den Kopf dafür hat, sich darüber auch noch Gedanken zu machen. Aber vielleicht fällt es ihm auf, dass es einfach niemanden hier sonst interessiert, dass da draußen halt was brennt. Ja, aber es ist nah, aber es ist weit genug weg. Alles ist Tür, Fenster und Co. Alles ist zu. Daher fühlt sich zwar alles andere als sicher gerade, aber die Ratte schnaubt einmal richtig genervt und es macht einmal. Und Dalia sitzt auf dem Tisch. Und geht dann auch erstmal wieder vom Tisch runter. Oh ja, der Kuchen war im Weg. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht. Nix hat ihn vorher so einfach weggezogen und einfach so, ne, Reflexe hat sie. Sie hat einfach ihren Kuchen weggezogen und sie beobachtet vielleicht einfach nur mit gebrochenem Herzen, wie der andere Kuchen runterfällt. Und ja, das scheint sie mehr zu beschäftigen als die Tatsache, dass gerade eine quasi Ratte sich in eine Frau verwandelt hat, die jetzt auf dem Tisch sitzt. Den nächsten Kuchen hole ich nicht. Kein Problem, ich mach das schon. Und Dalia klopft sich so ein bisschen, ne, eventuelle Kuchenkrümmel, Staub, der auf dem Tisch war oder sonst was ab und Gartenstaub. Atmet einmal ganz tief durch, guckt in die Runde, sieht sich nochmal wiederholt um, ob wirklich niemand irgendwo in der Taverne ist und sagt nur, okay, ich glaube, ich bin euch eine Erklärung schuldig. Eventuell, vielleicht. Solange du keine Spur an Leichenverwüstung und Feinden hinter dir gelassen hast, bin ich fein damit. Und er rollt sich so ein bisschen zusammen. Das ist kein Playthrough. Guckt sich das an. Nein, nicht mal im geringsten. Nix, zuckt einfach nur mit den Schultern. Das ist halt auch so das, was sie interessiert. Aber sie ist entspannt ihren Kuchen. Sagen wir so, ich will gerade nicht viel sagen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich sagen kann. Und sie zeigt aber so kurz auf Eras, wo sie gerade immer weniger weiß, was sie sagen kann, darf, sollte. In seiner Gegenwart oder den anderen gegenüber? Nee, was? Du hast gesagt, sie weiß nicht, was sie sagen soll. Jetzt in seiner Gegenwart? In seiner Gegenwart, ja. Ah, okay. Ja. Gebt ihr euch damit zufrieden, wenn ich einfach nur sage, dass ich von zu Hause weg wollte? Im Kern ist das, also das ist eigentlich, letztendlich läuft es da auch zurück. Ich wollte von zu Hause weg. Und ich habe mich eventuell vielleicht zufälligerweise einfach in einer Nacht- und Nebelaktion von zu Hause entfernt. Ja. Vielleicht. Und dein Daddy findet das nicht so gut. Ich hoffe, du hast das Wort Daddy verwendet. Das wäre... Ja, natürlich. Elfen Daddy. Wow. Hat es in der Welt von D&D die gleiche Bedeutung wie in unserer? Ich bin mir sicher, dass es genauso zweideutig sein kann. Aber das war nicht das, was Azrael damit auch sagen wollte. Sowas gibt es bestimmt auch auf Beruhen. Aber naja. Da hat Dalia nichts mit zu tun. Nein, fand mein Vater nicht gut. Er guckt er das nochmal an. Also, du würdest auch nicht sagen, dass Dalia jetzt eine gesuchte Massenmörderin aus eurem Elfenclan ist und deswegen bist du hier, um sie zurückzubringen? Ich habe niemanden. Dich habe ich nicht gefragt. Also, mir wurde nur gesagt, dass seit längerem die Tochter vermisst ist und in näherer Umgebung in den nördlichen Ländern nach ihr gesucht wurde. Und hey, Nix, wir haben Jobs angenommen, wir haben Kühe bewacht, wir haben Wagen bewacht, also ne, man nimmt halt einen Job nach dem anderen. Und ja, mir wurde halt das ein oder andere an Belohnung versprochen. Und als ich dann die Belohnung mit der moralischen Komponente aufgewogen habe und naja, den Rest kennt ihr ja. Und ich gebe zu. Ja, nein, ihr wurde tatsächlich geschickt, damit ihr mich findet. Das war ein Auftrag, nicht der Auftrag. Also, der mit der größten Belohnung natürlich, aber ja, natürlich. Nicht der Auftrag, der mich jetzt primär hier durch die Lande hat ziehen lassen. Also, die Belohnung war schon ziemlich gut. Er redet sich tatsächlich so ein bisschen im Kopf und Kragen, aber möchte auch nicht so wirklich lügen. Andererseits merkt man ihm auch schon an, dass er das ganze Thema wirklich super blöd findet, und das hat er gerade schon so durchblicken lassen, er dann auch nochmal ansetzt. Wisst ihr, eigentlich war das für mich ein Job wie jeder andere, den man so annimmt und dann holt man Dinge und manchmal muss man, manchmal erledigen sich die Jobs von alleine, manchmal muss man tatsächlich arbeiten. Das ist auch wieder so ein bisschen Ekel in der Stimme an der Stelle. Oh nein, Wege befestigen. Da war keiner ein Fan von. Keine, gar nicht, wirklich. Ja, komisch, dass du diese Aufgabe genommen habt. Es tut mir leid, ich habe da halt nicht richtig zugehört. Ich dachte halt, Wege sichern ist halt einfach, keine Ahnung, vor Banditen werden ahnen können, dass es einfach um Pfosten geht. Das ist halt hier. Jetzt mal ernsthaft, wir sind hier in einem Fantasy-Setting und wenn ich halt höre, Wege auch befestigt, da müssen Straßen gebaut werden. Ja, also, Wege sichern ist halt nun mal einfach doppeldeutig zu verstehen. Das kann man doch jetzt auch einfach mal hier so festhalten. Ist ja, das erst klar geworden, als du das erwähnt hast? Ja, es ist quasi erst wirklich, als wir angefangen haben, ne, so einfach diese Straße dann zu festigen, habe ich gedacht, okay. Als wir vor diesen Pfosten standen und diese. So was passiert, wenn ihr mich die Entscheidungen treffen lasst, ne? Oh. Ich hab halt gedacht, ne, okay, cool. Wir haben vielleicht ein bisschen Stress mit so ein paar Banden oder sowas oder Trollen Okay. Hört mal auf, Eras, hör auf, das Gespräch auf Nyx zu lenken. Wir sind bei euch beiden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer sehr dafür, autoritär zu handeln. Also meinetwegen können wir Dalia weiter verstecken. Ich habe genug gehört und ja. Wenn du nicht zurück zu Daddy willst, dann kriegt Daddy dich auch nicht. Nix lehnt sich einfach nur so zurück und verschränkt so die Arme nach ihrem kurzen Ausbruch hier. Das Wort Fantasy-Setting hat sie natürlich nicht verwendet. Aber Azrael sagt einfach nur, solange ich keine Entscheidungen treffen muss, murmelt sie einfach nur so vor sich hin. Azrael klettert so auf Nyx und legt sich auf die Schulter und macht die Augen einfach zu. Eras, was hat mein Vater euch geboten? Weißt du es noch? So kleinere Belohnungen tatsächlich. Was mich, wenn ich ehrlich bin, am meisten interessiert hat an der ganzen Sache war, dass er mir in Aussicht gestellt hat, er könnte nun ja mir bei einer gewissen Problematik helfen. Und ich hatte ja schon mal irgendwie so ein bisschen beschrieben, dass Eras meistens die Haare, also er hat halt relativ länger als schulterlange graue Haare, also sie sind halt sehr hellbraun, aber mit sehr, sehr viel Grau durchzogen. Trägt aber über dem rechten Auge die Haare meistens immer so drüber. Man sieht das Auge schon, aber man achtet da vielleicht weniger drauf, weil da dieses Brett von Haaren halt vorhängt. Und er zieht die Haare so ein bisschen zur Seite und du siehst halt, dass er ein sehr merkwürdig gefärbtes Auge hat, was auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so richtig deep im Arcane Rabbit Hole irgendwie verschwunden sind, schon sehr instabil aussieht, sagen wir so. Also siehst da wirklich ein Auge, was sehr weiß gefärbt ist, aber trotzdem wie eine Art Strudel. Also da ist wirklich Bewegung in diesem Auge. Das ist, ja. Ach so. Wollt ihr das näher erläutern? Er bot mir an, dass ich... Ist es eine optische Sache? Stört dich das? Na, eigentlich finde ich das sogar ziemlich ansprechend. Das ist nicht die Sache. Es ist so, dass... Und er lehnt sich so ein bisschen zurück auf einer Bank, die wahrscheinlich keine Lehne hat und merkt das auch. Und spricht dann... Es wird euch vielleicht langweilen, aber... Oder es wird... Ihr werdet es wahrscheinlich schon mehrfach in irgendwelchen Schundbüchern, die hier so in dieser Tavernenbücherei irgendwie auch vielleicht in den unteren Fächern halt zu finden sind, mal gehört haben. Aber es begann, als ich noch relativ klein war. Geschichtszeit, so. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Und er schaut dich nochmal an, so in der... Er guckt, ob du irgendwie reagierst, ob da irgendwie Neugier oder vielleicht sogar irgendwie, ah nee, passt schon, irgendwas, irgendeine Reaktion. Dalia steht da eigentlich eher so ein bisschen bockig mit vor der Brust verschränkten Armen und wartet eigentlich eher so auf jetzt eine wirklich gute Ausrede, weil sie ist schließlich diejenige, die gesucht wurde und potenziell in Gefahr gebracht wird von dem guten Eras. Und wenn da jetzt nichts kommt, was sie überzeugt, da muss jetzt eine gute Ausrede her. Er deutet das tatsächlich keiner in der Richtung. Und er fragt nochmal zur Sicherheit lieber nach. Wollt ihr das wirklich jetzt hören? Nix mit so Kuchen aus dem Mund sagt raw. Das rein aus, ohne die Augen aufzumachen. Mhm, ja, schon. Und Eras nimmt nochmal so ein Stück Kuchen und nachdem er das dann gekaut und geschluckt hat, erzählt er dann, ich kann mich tatsächlich nur sehr, sehr wenig noch dran erinnern. Das war schon fast eine halbe Ewigkeit her. Irgendwann, wisst ihr, ich bin aufgewachsen, auch in wohlbehütetem Hause und meine Eltern waren sehr wohlhabend und ich kann euch nicht mehr sagen, wie und warum, aber es gab einen Lichtblitz, eine Art von Explosion, die mich erfasst hat. Und seitdem habe ich diese Fähigkeiten und der Blitz so mit den Händen so leicht und ein bisschen so ähnlich wie Asriel das auch mit dem Feuer gemacht hat. Das sind jetzt nicht wirklich Elektroblitze oder sowas, sondern einfach so Sparkles halt, so Magic Stuff. Ich habe das nie gelernt. Es kam mir sozusagen zugeflogen, aber ich konnte es von Anfang an schon ziemlich gut. Das Opfer, was ich dafür zahlen musste, war halt das. Die Tatsache, dass manchmal willkürlich, nennen wir es Seiteneffekte, stattfinden können. Und dass mein Elternhaus komplett dem Boden gleich gemacht wurde. Ich war das Einzige, was meine Eltern und mein Elternhaus zurückgelassen haben, inklusive ja, dieser Fähigkeiten. Und mir wurde immer nur gesagt, ja, also ich wurde von Onkel zu Tante zu, ja, halt rumgereicht und ich meine Suche oder wonach ich suche, ist halt eine Erklärung für das Ganze, um zwar das Potenzial dieser Fähigkeiten für Gutes zu nutzen, gleichermaßen aber auch diese ja schon sehr gefährlichen Seiteneffekte irgendwie mindestens zu verstehen und zu unterdrücken. Und euer Vater bat mir eine Antwort auf diese Fragen, die ich habe. Und spielte da sehr mit meiner Hoffnung. Spielte in der Tat wahrscheinlich sehr mit eurer Hoffnung. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie er euch da irgendwie weiterhelfen will. Also, mein wundervoller Vater hat wunderbar viel Einfluss und wunderbar viel Geld. Aber er hat es nie, auch nur einmal eingesehen, davon irgendwas positiv zu nutzen, um anderen zu helfen. Das wäre mir was Neues. Ich wollte nicht umsonst dort weg. Man merkt so ein bisschen, Dalia ist gerade sehr konfliktiert, weil sie ist echt garstig. Sie hat immer noch ziemlich Angst, hat aber gleichzeitig auch mehr Verständnis, als sie gerade zugeben will, für, nennen wir es mal, komplizierte Familienverhältnisse und Geschichten. Und ihr tut das eigentlich auch gerade leid, dass sie so ein bisschen bissig ist, aber gerade hat sie wirklich echt einfach nur wahnsinnig Angst um ihren eigenen Hintern, deutlich ausgedrückt. Ja, und ist vor allem sehr verwirrt, weil sie kennt ihren Vater und, wie sie gerade schon selber sagte, anderen helfen. Der macht nichts aus Nächstenliebe, wenn da nicht was für ihn bei rausfällt. Und eigentlich fehlt ihm da jetzt auch so ein bisschen wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, das nötige Wissen, um Eras weiterzuhelfen, zumindest gerade nach dem, was Eras so erzählt, was jetzt auch nur ein Teil des Ganzen ist. Bevor das ganze Thema ja sozusagen oder anders gesagt, Eras greift so in seine Tasche oder in seinem Gürtelbeutel und legt auf den Tisch einen relativ unscheinbar aussehenden ein relativ unscheinbar aussehendes Stück Kreide und sehr schön. Schaut dich an und sehr sagt schön. Dies wäre euer Schlüssel nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Das ist mir durchaus klar. Ich möchte nur damit klarstellen, das wäre für mich der leichteste Weg, meinen Auftrag zu erfüllen. Und er schiebt das nochmal ein Stück zu dir. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, was zwischen euch und eurem Vater passiert ist. Ich weiß nicht, ob er mir helfen würde, kann, soll, wie auch immer. Aber ihr entscheidet, was mit euch passiert, geschieht oder was ihr machen wollt. Und nimmt so die Hände hoch und also so richtig nach dem Motto, so da. Das ist sozusagen dein Shortcut, mein Shortcut. Ich gebe ihn ab. Das ist nicht mehr sein Job. Den gibt, also hat jetzt nicht gekündigt, aber you get the idea. Alia fasst sich nur einmal so einen Kopf und massiert so ihre Schläfen und guckt auf dieses Stück Kreide und guckt wieder Eras an und sagt, was sollt ihr damit tun? Wohin führt das? Nach Hause. Was auch immer euer Vater unter Zuhause versteht, ihr offensichtlich etwas anderes. Mein also, Zuhause ist hier. Oder sonst wo. Irgendwo. Nicht dort. Dann solltet ihr davon niemals Gebrauch machen. Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Zögerlich nimmt Dalia dann dieses Stück Kreide und packt es erstmal in eine von ihren 1000 Fläschchen, die sie am Gürtel hat. Und macht mit einem Schmackes diesen Korken da drauf, dass das Ding hoffentlich gut zu ist. Und schweigt erstmal. Kannst dir das... Ja, dann kannst du das Stück Kreide erstmal so aufschreiben. Erstmal. Mhm. Das ist ja jetzt erstmal nur einfach ein Geschenk. Ne? Dalia seufzt. Das ist ihr gerade viel zu viel. Bis vor wenigen Stunden war praktisch alles noch, war ein bisschen turbulenter geworden in letzter Zeit mit plötzlichen Einschlägen, Kratern, Angriffen, aber sie hat sich trotzdem sicher gefühlt. Da ist jetzt gerade gar nichts, gar kein Gefühl mehr von Sicherheit. Und das hatte Dalia alles in der Vergangenheit schon oft genug. Wir haben ja so eine Reihe von Aufgaben von Sunhold bekommen. Vielleicht führt uns ja eine davon aus der Stadt weg und wir können Dalia hier verschwinden lassen für einen Moment, für ein paar Tage, ein paar Wochen. Ich will hier auf gar keinen Fall weg. Naja, wir müssen ja, wenn wir im Nachbardorf irgendwie die Goblins verhauen müssen, dann musst du dafür ja schon irgendwie von hier weg für ein paar Tage. Siehst du, es ist nur ein Ausflug. Das ist nicht das erste Dorf, in das ich geflüchtet bin. Ja, aber vielleicht ist es ja das letzte. Das zum Beispiel, ich in Kino mit einer Stadtwache reden, ich habe meine Erinnerung ist so ein bisschen schwammig. Ich höre Samhold in der Regel nicht so genau zu, das ist immer besser für einen. Nur oder halt auch die Goblins, das benachbarte Goblin-Lager irgendwie mal besuchen, die machen wohl auch Stress. Und vielleicht reicht es ja, wenn wir dann 1-2 Tage weg sind und dass dein Vater merkt, du bist nicht hier und dann geht er weiter und besticht die nächste Goldgräberstadt mit seinem magischen Plunder. Aber was, wenn irgendjemand anders redet? Dass ich hier war? Dann bist du bist ja schließlich nicht mehr hier. Niemand weiß, ob du wiederkommst. Also wir wissen zwar, wer dich wieder mitbringen, aber du kannst ja nicht den Rest des Lebens jetzt als Ratte leben. Das will ich auch gar nicht. Ja, siehst du. Aber können wir nicht eher... Wir sind schon mit anderen Sachen in diesem Dorf losgeworden. Wir können doch wohl auch... Und sie gestikulierte so voll genervt Richtung Fenster, Tür und so nach draußen. Wir können doch deinen Vater nicht in das Portal schubsen. Außerdem ist das momentan doch auch zu. Also, ich meine, wir können ihn versuchen, in Gib und Gobs magischen Müllhaufen zu werfen. Und vielleicht verlieren wir ihn dann für ein paar Wochen, bis er wieder rausgegraben gekommen ist. Und dann ist er vielleicht ein ganz anderer Elf. Aber ich glaube, wenn wir uns einfach ein bisschen verstecken, bis er wieder geht, dann müssen wir niemanden umbringen. Nein, der soll sich gar nicht niederlassen. Ach, könnten sein Zelt anzünden. Bitte. Hast du das nicht schon? Also man hat er bestimmt ein Ersatzzelt in seiner Tasche. Also, ach ja, der hat Tausende. Ach Mann. Wir müssen ihm einfach nur klar machen, dass du nicht hier bist. Und dann hat er keinen Grund, hier zu bleiben. Wenn irgendjemand von den anderen redet, weiß er aber, dass ich überhaupt hier war. Ja, aber du warst hier. Du bist nicht mehr hier. Das ist doch dann... Er wird nicht denken, dass du zurückkommst. Wir können auch ja irgendwen da draußen von diesen kleinen Pusemuckel-Leuten dafür bezahlen, dass sie sich ein bisschen rot anmalen und ein paar Blätter ins Gesicht kleben und in Schnellwasser ganz viel Lärm machen, damit er denkt, ach, meine Dahlia, die ist auf jeden Fall in Schnellwasser. Und dann ist er hier ganz schnell wieder weg. Und wir sind derweil dabei, uns da um irgendwelche Goblins zu kümmern, sodass er uns auch gar nicht zufällig über den Weg laufen kann. Nur so am Rande unter dem Namen wird er mich nicht kennen, was aktuell der einzige Vorteil ist. Dann unter deinem richtigen Namen, ich meine, es war ein Spitballing hier. Ich werfe so ein paar Ideen rein und ja. Mein Vater sucht wahrscheinlich immer noch nach seiner Tochter Ari. Das heißt, wenn er den Namen irgendwo aufschnappt, er meint leider mich. Ja, wundervoll. Dann schicken wir halt eine Elfe mit roten Haaren nach Schnellwasser, die Ari heißt. Oder so tut, als ob. Das kriegen wir schon hin. Ich meine, vielleicht verkleiden wir das und lassen ihn in Schnellwasser ein bisschen Krach machen. Um Gottes Willen. Bei den Göttern auf gar keinen Fall. Ich meine, Nyx hat bestimmt genug rote und orangene Wolle in ihrer Tasche, um das möglich zu machen. In dem Moment steht Eras auf und geht zum Tresen. Und Nyx guckt einfach nur so in Richtung ihres Rucksacks, der einfach irgendwo am Tresen steht und so ein bisschen überlegend sagt, ich denke nicht, dass ich genug Wolle habe. Kannst du nicht eine Perücke für ihn stricken? Ich kann nur Schals und Socken. Talia sagt erst noch, wie man Mützen strickt. Talia sagt in dem Moment immer weiter in sich zusammen. Schals sind doch quasi, also wenn du ganz viele Schals aneinander strickst, hast du doch quasi eine Perücke. Wo ist sie? Nix nickt einfach nur so ein bisschen, als würde sie den Punkt sehen. Sagt dann aber fast schon zu ihrer eigenen Überraschung, wir könnten doch einfach eine falsche Fährte, wir könnten Leute dafür bezahlen, dass sie denken, sie hätten Ari gesehen. Das macht es wahrscheinlich einfacher, als jemanden tatsächlich so aussehen zu lassen, aber ja. Schickt ihn weg, schickt ihn irgendwo hin, schickt ihn irgendwo hin. Aber Hauptsache weg. Ich kann unter gar keinen Umständen zurück nach Hause. Oder das, was mein Vater als Zuhause bezeichnet, das ist nicht mein Zuhause. Nein, wenn ich zurückgehe, erwarten mich 1000 Dinge, die ich nicht möchte. Ich glaube, das ist die eine Sache, bei der wir uns alle einig sind, keine Art vor, dich nach Hause zu schicken. Nadia schielt nochmal rüber zu Eras, auch wenn er zwar gesagt hat, nein, nein, wird nicht gemacht, aber wir gucken trotzdem skeptisch rüber. Ich verwandle ihn zur Not in einen Frosch. Oder du verwandelst ihn in einen Frosch. Ich meine, das ist ja inzwischen... Ich fände es gerade ganz schick, wenn du gerade zu ihm rüber guckst. Magst du ein Motiv erkennen? Probe? Ist das... Insight, ne? Ja, ja. Motiv erkennen und so, weil... du weißt ja nicht hundertprozentig, ob er die Wahrheit sagt. Also er hat schon einen Vorsprung soweit gemacht, aber Insight bzw. Motiv erkennen in Deutsch fände ich irgendwie ganz schick, das mal zu machen, um das selber mal einschätzen zu können. Und du hast es ihr ein bisschen einfacher gemacht mit der Kreide, die du ihr gegeben hast, aber ich würde trotzdem so auf, weil es ein heikles Thema ist, auf 13 mal gehen. Dass du mal guckst, ob du die 13 schaffst. Schlecht aus, nein. 12. Also du guckst ihn dir dann nochmal so an und er hat dir zwar diesen Vorsprung gegeben mit dieser Kreide, was auch immer die jetzt genau macht, aber kennst du ihn so gut? Er hatte einen persönlichen Vorteil davon. Vielleicht ist das auch nur ein Scheme, um dich, sage ich mal, in Sicherheit zu... Es ist, glaube ich, im ersten Augenblick erstmal vielleicht noch nicht so sicher klar, ob du jetzt dein wahres Motiv erkennen kannst oder nicht. Aber was sieht sie denn, wenn sie so dich jetzt anguckt, Eras? Oder wie? Er steht mit dem Rücken. Er steht am Tresen. Ihr könnt ihn praktisch von hinten zeigen und in dem Moment, wo... also er hat offensichtlich auch schon sich da irgendwie was in einen sehr großen Humpen gegossen. Und in dem Moment, wo Azrael halt sagte, ja, niemand hat vor, dich nach Hause zu schicken, hat er tatsächlich in so einer Geste halt den Krug nur einmal so hoch und so. Also hat den und hat dann einfach weitergetrunken tatsächlich und lehnt halt so an dem Tresen und hat gerade gar nicht so viel mehr zu sagen an der Stelle. Ja gut, dann... Ich glaube, der Körperhaltung ist auch eher ermüdet. So. Das macht es nicht einfacher für sie wahrscheinlich, dein Motiv zu erkennen. Alkohol! Okay. Ja, wobei... Nix murmelt nur so, gut, dass die Tür zu ist. Weil sie genau weiß, dass man mit einem betrunkenen Eras muss man vorsichtig sein. Die Tür muss auch zu bleiben, also aus vielerlei Gründen. Bevor dann noch ein betrunkener Eras hinterher losstiefelt und direkt sagt, ey, die Katze Tyrion, Tochter, da drüben. Betretenes Schweigen in der Runde. Ihr wisst nicht so richtig, ne? Nix zögert noch so und überlegt und sagt, atmet einmal tief durch. Ich habe vergessen, das muss ich euch mal fragen, hat Nix Dalia gesiezt oder geduzt? Weiß es nicht mehr. Weil Eras ist ja noch sehr im Euchen, aber... Ja, der Euchen immer alle. Ja, ja. Aber ich weiß ja auch. Nicht. Wenn ich es nicht gemacht habe, dann war es auf jeden Fall ein Versehen. Aber eigentlich spreche ich euch alle ein bisschen distanzierter an. Okay. Aber sprichst du sie auch distanziert an? Kann sein, dass du so, also. Ja, wenn nichts etwas ist, dann anpassungsfähig und quasi so dieses Orientieren an anderen. Das war jetzt tatsächlich erst so für mich eine Frage, weil ich nicht mehr weiß, was ich in keiner Zeit getan habe. Nun gut, falls es hier Unregelmäßigkeit gibt, dann sehen wir einfach locker drüber hinweg. Klar. Nix atmet quasi einmal tief durch. Ist eine permanente Lösung, ihn loszuwerden, eine Option für euch?